Kundgabe 857. Empfangen durch Bertha Dudde am 10.04.1939. Erfüllung der Voraussagen der Schrift. Empfangen des Wortes. Forschet im Geiste, spricht der Herr, und ihr werdet in der Wahrheit stehen. Wer vermag euch wohl besser in die Wahrheit zu leiten, als der Herr und Meister selbst? Es geschah durch seinen Willen, dass sich Tür und Tor öffnete zur geistigen Welt. Er ließ den Ruf von der Erde im Jenseits widerhallen, und die da nach Antwort verlangten, denen wurde sie gegeben, denn aller Wille wird erfüllt, den der Geist äußert. So begann die neue Zeit, die ihren Fortgang nehmen wird. Es hat der Herr auf diese Zeit hingewiesen. Er hat ihrer erwähnt, während seines Wandelns auf Erden. Er gab auch die Zeit an, in der der geistige Verfall der Menschheit einsetzen und große Not über die Erde kommen werde. Er hat aller Geschehnisse Erwähnung getan, die der schweren Zeit vorangehen, und hat auch hingewiesen auf die sichtliche Stärkung, die den Seinen vom Himmel geboten wird, auf dass sie nicht schutz- und trostlos im allgemeinen Chaos untergehen sollten. So ihr nun die Erscheinungen der Jetztzeit beachtet, werdet ihr auch wissen, dass die Zeit nahe ist. Und ihr werdet aber auch begreifen müssen, dass auch jene Voraussagen sich erfüllen müssen, die auf die Verbindung von der Erde zum Jenseits hinweisen. Und es wird euch alles dieses nicht mehr so unwahrscheinlich dünken, so ihr erkennet, dass sich nur die Schrift erfüllet. Die sichtbare Hilfe, die euch geboten wird, soll euch nur den Glauben wiedergeben, den ihr bereits verloren habt. Den Glauben an die ewige Gottheit, die sichtbar und fühlbar unter euch weilt, erkannt von denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Sie soll euch den Glauben erstehen lassen an seine unermesslich große Liebe, mit der er ein jedes Erdenkind bedenken möchte, so es sich nicht gegen diese göttliche Liebe sträubt. Und darum gibt er sich kund in einer Form, die das menschliche Denken anregen soll und gleichzeitig Zeugnis ablegt von der ständigen Fürsorge, die seinen Erdenkindern gilt. Wer dieser Kundgaben achtet, wer sie empfängt als das tägliche Brot aus den Himmeln, wer sie allein zum Lebensinhalt werden lässt, wer in vollster Wahrheit zu leben begehrt, dem ist der Herr nahe zu jeder Zeit. Und er hat auch nimmer zu fürchten, dass der Herr seine Gnadenzuwendung einschränken oder sie gänzlich aufheben könnte. Es ist vielmehr dem Vater im Himmel wohlgefällig, so das Erdenkind nach der Weisheit aus den Himmeln verlangt. Jedem geistigen Verlangen wird entsprochen werden, und der Herr segnet, die ihn und sein Wort begehren. Der sich zur Höhe hingezogen fühlt, den erfasset des Vaters Liebe und gibt ihm sorgsam, was er zu seinem Höhenflug benötigt. Aufklärung in allen Dingen, Rat und Hilfe, Kraft, Trost und immerwährende Gnade. Und wo die Liebe zum himmlischen Vater Triebkraft ist, wird das Erdenkind bald mit einem Wissen bedacht, das ihm alle göttlichen Schöpfungswunder hinreichend erklärt und doch auch überaus beseligend ist für den noch auf Erden weilenden Menschen, der sich der großen Gnade des Herrn würdig macht und bemüht ist, der irrenden Menschheit Kunde zu geben von dem sichtbaren Wirken Gottes. Und so wird den nach Gott verlangenden Menschen auch diese Kundgabe verständlich sein, während der die Göttlichkeit nicht anerkennende Mensch niemals den tiefen Sinn der Worte von oben erfassen wird und daher kein solches Verlangen nach der Wahrheit in sich verspürt. Denn dies ist allein Vorrecht des sich dem Vater im Himmel in aller Liebe hingebenden Menschen, dass er empfängt die Worte der Liebe von oben. Amen.